Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 1805, 975 an Schiller, Weimar, 1. Januar 1805. Hier zum neuen Jahr mit den besten Wünschen ein Pack Schauspiele, da Sie doch solche mit gutem Humor ansehen, so werfen Sie doch ein paar Worte aufs Papier über jedes. Am Ende gibt's doch ein Resultat. Nicht wahr? Oetz hat keine Rolle in der Phädra. Er bat um Urlaub, den ich ihm umso lieber gebe. Erhalt ich nicht bald ein paar Akte? Der Termin rückt nun mit jedem Tage näher ins Auge. Geh.